Ruhe. Am Dienstag um 7:30 nach dem Essen sah ich vor meiner Tür zwei Wagen, eine große Reisekutsche für 6 Personen und einen Einspänner für 2. In der Kutsche saß eine Frau, in der ich die Königin zu erkennen glaubte. Drouet ist ehemaliger Dragoner aus dem Regiment der Königin und lange in Versailles gewesen. Auf dem Vordersitz links saß ein Mann. Ich war erstaunt über die Ähnlichkeit seiner Physiognomie mit dem Bild des Königs auf einem Assignatenschein, den ich bei mir trug. Drouet hat den König erkannt und auch wieder nicht erkannt. Ein zweites Element im Zusammenhang stellt sich im Lauf von Drouets Erkennen des Königs als entscheidender heraus. Am Morgen befand sich in der Herberge nebenan eine Abteilung von etwa 50 Dragonern. Ich sah, wie ihr Kommandant zu den Wagen ging und leise mit den Kurieren sprach, die sie begleiteten. Sie waren in größter Eile und drängten die Kutsche abzufahren. Das regte meinen Argwohn an. Doch da ich nicht falschen Alarm geben wollte, ließ ich die Kutschen abfahren. Ich hätte noch wirklich geglaubt, mich getäuscht zu haben, wenn ich nicht plötzlich gemerkt haben würde, dass die Dragoner sich anschickten, aufzusitzen. König Ludwig mit seiner miesen Perücke als Domestik in der Nobelkutsche, der wäre noch durchgekommen. Vermasselt hat die Sache das Militär. Die Dragoner sich anschickten, aufzusitzen. Da rief ich auf der Stelle zu den Waffen, ließ den Generalmarsch blasen und die Nationalgarde zwang die Dragoner in die Herberge zurückzukehren. So sieht das aus in der Revolution. Mit einem Freiwilligen machte ich mich gleich auf, den König einzuholen. Wir nahmen einen abgelegenen Weg durch die Wälder und... Das hätte bei dem Vorsprung des Königs Drouet überhaupt nichts genützt. ...kamen ebenso schnell in Varennes an wie die Wagen. Das ist ein Irrtum. ...die oben in der Stadt längs den Häusern standen. Postmeister Drouet kann nicht ahnen, dass die Wagen da schon über eine halbe Stunde herumstehen. Varennes, Dienstag, den 21. Juni, 11 Uhr abends. Der König mit Gefolge hat Varennes erreicht. Ein Unternehmen, das die Gesetze der Operette mehr beachtet als die der Wirklichkeit, das überhaupt nicht die geringste Chance haben konnte, unter den gegebenen Bedingungen, ist praktisch wie im Traum ans Ziel gekommen. Sie halten gleich am Ortseingang, stockfinster, nichts, keinen Pferdeposten. Auch nicht Bouillet, der Sohn des Generals, der Sie mit einem Trupp Husaren hier erwarten sollte. Keiner. Bouillet, den Sohn, von der Verspätung zu unterrichten, war ein Bote vorausgeschickt worden. Der ist nach Verdun statt nach Varennes geritten. Keiner der Leibgardisten des Königs, die als Kuriere fungierten, war je in dieser Gegend Frankreichs gewesen. Monsieur de Valory, der die Aufgabe hatte, eine Stunde vorauszureiten und zu sehen, ob alles in Ordnung sei, hatte das immer nur in den letzten 5 Minuten gemacht und bisher war das auch gut gegangen. Monsieur de Valory aber tappt im Fall Varennes im Dunkeln herum mit wachsender Panik und findet nichts, während in der Kutsche alles gelähmt vor Müdigkeit die Sache nur noch hinter sich haben will. Bouillet, der Sohn mit seinen Husaren auf der anderen Seite des Ortes, hat strikten Befehl, sich nicht von der Stelle zu rühren. So fließt die Zeit dahin, die Drouet braucht, um anzukommen und die er aus eigener Kraft meint, eingeholt zu haben. Der Rest ist bekannt. Wie König und Königin in Gewahrsam genommen werden. Wie der König in seiner großen schwarzen Reisekutsche, umgeben von Tausenden von Menschen, die aus dem Land herbeikommen, um Schimpf und Schande über diesen König herauszuschreien, der Deserteur, der Verräter der Nation und des Vaterlandes. Es gibt nichts, was man ihm nicht hätte antun mögen. Ludwig hat nicht sich als König, er hat den König in seiner Person zerbrochen, die Aura, die Unverletzlichkeit, den Glauben, dass ein Volk einen König braucht. Varennes war der äußerste Punkt, den der König erreichen konnte, um dieses Schauspiel zu geben, und diese Wirkung aus einer missglückten Flucht hervorzurufen. Um so radikal die Monarchie zu zerstören, hätte es, wäre Ludwigs Varennes nicht geglückt, noch viel Blut und Schweiß und Verwüstung gekostet. Paris, Samstag, den 25. Juli. Der Zug von vielen tausend Menschen mit dem gefangenen König zieht unter starker Militärbewachung über die Champs-Élysées ein in die Stadt. Pétion, im Auftrag der Nationalversammlung, als offizieller Begleiter des Königs mit in der Kutsche, noch niemals hat sich den Blicken der Menschen ein erhabeneres Schauspiel geboten. Die Dächer der Häuser besetzt von Männern, Frauen und Kindern. Alles mit Menschen erfüllt. Die Nationalgarde trug das Gewehr mit dem Lauf nach unten. Bemerkenswert aber war, dass nirgends ein unfreundliches Wort gegen den König zu hören war. Pétion kann nicht wissen, dass der Grund dafür eine strikte Weisung gewesen ist. Wer dem König Beifall spendet, bekommt Prügel mit dem Stock. Wer den König beleidigt, wird aufgehängt. In seine Tagebuchaufzeichnungen hält Ludwig der 16. zu diesen Tagen fest. Dienstag, 21. Juni. Abreise um Mitternacht von Paris, angekommen und angehalten in Varennes in den Argonnen um 11 Uhr abends. 22. Abreise von Varennes um 5 oder 6 Uhr morgens, gefrühstückt in Saint-Menault, angekommen um 10 Uhr in Chalon, dort zu Abend gegessen und in der alten Intendantur übernachtet. Samstag, 25. Abfahrt von Meaux, um 6:30, angekommen in Paris um 8 Uhr ohne Zwischenaufenthalt. 26. Gar nichts. Messe in der Galerie. Besprechung mit den Bevollmächtigten der Nationalversammlung. Buttermilch getrunken. An diesem Tag verzichtet der Duc d'Orléans seit 5 Tagen Jakobiner und Philippe Egalité auf seine Rechte als Regent.